Und ich trampel und mache und renne, doch komme nie ans Ziel, weil ich ständig verpenne. Ich wäre auch gerne so diszipliniert wie ihr, doch bin auch damit beschäftigt, ziniert auf meinem Bett rund zu liegen und diesen recht großen Scheiß durch meinen Kopf laufen zu lassen in einem endlosen Kreis, der mich dazu verführt, Papier mit Wörtern zu füllen, nur um es dann wieder zu zerstören und zerknüllen. Mein Papierkopf läuft über, genau wie mein Gehirn, doch mein Ego steht über meinem Kopf wie ein Schirm und sagt ihm, du kannst es, befiehlt ihm zu schreiben. Jeder weitere Gedanke äußert sich nun in Reimen. Ich kann alles beschreiben, gib mir nur einen Bleistift, will es mir selbst beweisen, obwohl es nicht leicht ist. Entfalte ich mein Potenzial, als wenn ich Texte schreibe, auch wenn dafür was anderes auf der Strecke bleibt. Und ich strampel und mache und renne, doch egal was ich anfange, es findet kein Ende. Und was mich immer wieder wundert, egal wie lang ich male, das Bild ergibt kein Kunstwerk. Und ich strampel und mache und renne, doch egal was ich anfange, es findet kein Ende. Und was mich immer wieder wundert, egal wie lang ich male, das Bild ergibt kein Kunstwerk. Ich schreibe die Nacht durch, es kann sich nur bessern. Ein neuer Tag erwacht, doch es bleibt so wie gestern. Nichts hat sich verändert, weder ich, die Welt noch die Welt mich. Egal was ich mache, es fällt doch nicht so schwer ins Gewicht, um etwas zu drehen, dass die Graustufen wieder in Farben übergehen. Stattdessen bleibt alles irgendwie so statisch. Und wenn sich was bewegt, dann nur in einem Hamsterrad. Ich laufe nicht mit, doch wer sich nicht bewegt, der steht. Und die andere Richtung ist vielleicht auch der falsche Weg. Aber ich muss was tun, also nehme ich mir einen Zettel und schreibe alles auf, formel es zu einer Kette, lege mich wieder auf mein Bett, weiter inszeniert. Ich weiß ganz genau, nur wenn ich diszipliniert bin, komme ich ans Ziel, außer wenn ich verpenne. Und ich strampel und mache und renne. Und ich strampel und mache und renne, doch egal was ich anfange, es findet kein Ende. Und was mich immer wieder wundert, egal wie lang ich male, das Bild ergibt kein Kunstwerk. Und ich strampel und mache und renne, doch egal was ich anfange, es findet kein Ende. Und was mich immer wieder wundert, egal wie lang ich male, das Bild ergibt kein Kunstwerk.